Bildung ist nett. Es ist schön zu lernen. Es kann Spaß machen, Dinge zu verstehen. Es kann sogar für einen kleinen Aufstieg sorgen, einen etwas besseren Abschluss zu machen. Aber obwohl sich das Bildungsniveau in Deutschland und in ganz Europa in den letzten Jahrzehnten deutlich erhöht hat, obwohl das Abitur inzwischen der normale Abschluss ist, während über die Abschaffung der Hauptschule diskutiert wird, ist die Ungleichheit dadurch nicht geschrumpft. Eher wurde das, was nun viele haben, nämlich das Abitur, entwertet. Und mit einem Real- oder gar Hauptschulabschluss hat man umso schlechtere Chancen auf einen Ausbildungsplatz, denn viele Betriebe stellen bevorzugt Abiturienten ein. Die Gesellschaft ist also insgesamt gebildeter geworden. Formal jedenfalls. Aber den Menschen am sogenannten unteren Rand hilft das nicht. Es macht den Kampf eher härter. Die viel zitierte Chancengleichheit, die man angeblich durch Bildung und die frühe staatliche Verwaltung von Kindern erreichen kann, ist Quatsch, solange man nicht die Lebensbedingungen der Kinder und ihrer Eltern verbessert.